Der Rat für nationale Versöhnung Koreas veröffentlichte am 12. Februar eine Anklageschrift, um in die nationale Geschichte deutlich einzutragen, wie die südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye die neuen Rekorde der Verbrechen, die in Hinsicht auf Punkte und Inhalte, mit denen ihre bisherigen Vorgänger unvergleichbar sind, aufgestellt hat und warum sie durch die Nation als atmende Mumie hart verurteilt worden ist. Die Klageschrift hat gekürzt folgenden Wortlaut: Die Landesverräterin Park Geun-hye unterbreitete die unverständlichen und sinnverwirrenden lächerlichen Erfindungen wie den Vertrauensprozess für koreanische Halbinsel, die Dresdener Erklärung und den Wiedervereinigungskrug, womit sie einen neuen Rekord der Landesteilung und des Landesverrates errang. Durch die Vermischung der koreanischen und der Fremdwörter schuf sie neue Fremdwörter, die in keinem Wörterbuch zu finden sind, und beleidigte somit den nationalen Wiedervereinigungselan. Da diese Vokabulare, die wie die Schriften der billigen Werbungen aussehen, das Schild der sogenannten Wiedervereinigungspolitik sind, hat man es nicht nötig, über den Inhalt der Politik zu diskutieren. Park Geun-hye ist eine Art von Don Quixote vom 21. Jahrhundert mit Helm und in Rock. In der Vergangenheit hat es welche gegeben, die befangen in krankhafter Ablehnung der eigenen Landsleute und in Angst vor der überlegenen, wildbesten sozialistischen Gesellschaftsordnung des Nordens böse, unsinnige Worte fallen ließen, und zwar nicht vor der Öffentlichkeit, sondern hinter den dunklen Kulissen. Aber nur Park Geun-hye scheute sich nicht davor, blindlings und wagemutig gegen die TVJK vorzugehen. Durch die Abwerfung der Anti-TVJK-Flugblätter verschlechterte sie die Nord-Süd-Beziehung extrem, verleumdete durch die Wiederaufnahme der verrückten Zürcher Rundfunksendungen die gleiche Nation, arbeitete die Pläne für Eroberung von Pyongyang und für die Regierung nach der Einnahme von Pyongyang und sogar unverschämterweise die sogenannte Kopfjagdoperation. Sie bereiste in Tarnanzug die Gebiete an der Front und betrieb Kriegshetze gegen den Norden. Sie schaltete die Industriezone-Kessung völlig aus, was aber ihr nicht ausreichte. Denn kurz nach der Abschaffung der Industriezone-Kessung verhängte sie über die TVJK die sogenannten separaten Sanktionen wie die finanzielle Blockade und das Seetransport-Embargo und machte so alle Kanäle für Kontakt und Verkehr zwischen Nord und Süd zunichte. Park Geun-hye besitzt einen außergewöhnlichen Verdienstorden, den keine bisherigen südkoreanischen Machthaber und auch keine proamerikanischen Elemente der Welt haben. Diesen Orden hat sie für die Einführung des gespenstigen amerikanischen Raketenabwehrsystems THAAD erhalten. Sie führte von den USA wahllos die modernsten Kriegsrüstungen, was keine von ihren Vorgängerregierungen gewagt hatte, und verwandelte das ganze Südkorea noch konsequenter zur amerikanischen Vorpostenbasis für Atomkrieg. Sie verkaufte die unwiedergutmachbare Seele der Opfer der Sexualsklaverei der japanischen Armee als eine Ware der Verhandlung mit Japan. Es ist durchaus der Park Geun-hye, Abstammung des Reformdiktators, zu verdanken, dass Südkorea in ein zweites Reformzeitalter hineingestürzt ist, wo Schreckensherrschaft, geheimdienstliche Herrschaft und faschistische Diktatur schalten und walten. Der Untergang des Passagierschiffes Sewol war kein unerwartetes, zufälliges Ereignis, sondern eine Katastrophe von erster Klasse, die durch Park Geun-hye künstlich ins Leben gerufen wurde. Wie sie sich gleich nach der Entstehung des Notfalls benahm, ist heute noch schreckerregend. Sobald sie das Präsidentenamt antrat, beschäftigte sie sich fieberhaft mit der Entstellung der Geschichtslehrbücher. Die Superklasse-Skandalaffäre von Park Geun-hye und Choi Soon-sil brachte schließlich in ganz Südkorea einen großen politischen Sturm mit sich. Die südkoreanischen Herrscher, die die nationale Konfrontation und die landesverräterische Angewiesenheit auf Ausland befürwortet und die Diktatur und volksfeindliche Politik betrieben hatten, hatten allesamt ein bitteres Ende. Die Landesverräterin Park Geun-hye, Schwerverbrecherin mit nur neuen Rekorden in der Sünde, ist dem Schicksal ausgesetzt, einen Untergang von der Klasse des neuen Rekordes zu erleben, der miserabler und schmerzlicher als das Ende all ihrer sündevollen Vorgänger zusammengenommen ist. Es ist eine unbestreitbare Wahrheit der Geschichte, dass die Schwerverbrecher schwer bestraft werden.